Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und dies ist ein Video für die Playlist Literaturwelt und wird auch auf blog.literaturwelt.de erscheinen. Es geht heute um dieses Büchlein hier, Wiedersehen im Café am Rande der Welt von John Strzelecki. Bei meinem letzten oder vorletzten Getting Things Done Seminar, ich glaube bei meinem letzten war es, erwähnte dann jemand, dass die Bücher von John Strzelecki ganz toll wären. Und dass er mir da welche empfiehlt, allerdings zwei andere, nämlich das eine Big Five for Life und dann irgendwie Safari des Lebens, glaube ich, heißt das andere. Und dann habe ich aber entdeckt, dass dieses Buch hier auf dem Stapel bei uns lag, Bücher, die in den offenen Bücherschrank können, also anders gesagt, die wir weggeben. Also meine Frau hat es gelesen, ich habe sie dann gefragt. Und dann meint sie, ja, hat mich nicht so mitgerissen, alles ein bisschen wild und so. Also dieser John Strzelecki ist ein Mensch, so sieht er aus, ja? Ist ein Mensch, der sozusagen, wenn man so will, ausgestiegen ist und gesagt hat, ja, ich mache jetzt immer ein Jahr, was ich will oder 2 Jahre, was ich will und 2 Jahre Arbeit. Fällt. Nachher kommt dann auch noch raus, dass es eben solche Seminare mit ihm gibt. Das deutet da auch in diesem Buch schon so ein bisschen an. Und da sind so ein paar, worum geht es in dem Buch? Unser Held, also irgendwie der John selber ratelt, also ein bisschen wie bei Karl May, ja, wo der Held er selber ist. Aber die Geschichte wahrscheinlich erfunden, also er ratelt auf Hawaii rum. Und ja gut, vielleicht muss man noch sagen, also es heißt Wiedersehen im Café am Rande der Welt, weil es gibt ein anderes Buch, das heißt Das Café am Rande der Welt. Und das ist der erste Band zu diesem zweiten Band. Und es ist natürlich immer unfair, wenn man von irgendwas den zweiten Band liest. Aber so ist es halt. Also auf jeden Fall, er radelt dadurch Hawaii und findet plötzlich ein Café wieder, was er vorher, wenn ich mich recht entsinne, in Südamerika schon mal gefunden hat. Und dieses Café am Rande der Welt, da sind eben diverse Menschen drin, die Casey und noch jemand, Mick oder Mike oder so. Und das Café am Rande der Welt hat auch immer eine ganz besondere Speisekarte. Und auf dieser Speisekarte steht, immer irgendwas. Ich glaube, ganz am Schluss wird es nochmal erwähnt. Ja, genau. Hier steht drauf, warum bist du hier? Spielst du auf deinem Spielplatz und hast du MPS? Und im ersten stand drauf, warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben? Ja? Und diese drei Fragen sind dann so die Leitlinie, wie dann dieser Tag verläuft. Und diesmal ist es nicht der John selber, der da eine Erfahrung macht oder nicht als Hauptfigur, sondern eine Jessica, die da im, ich meine, also wenn es jetzt nicht ganz so ist wie im Text, aber ihr kriegt die Idee, also in Cabrio mit Kostüm und Pumps da aufläuft und da plötzlich anhält und telefoniert, erstmal in der Ecke sitzt und dann eben einen ganz besonderen Tag erlebt. Und das heißt, der Tag spielt sich so ab, dass verschiedene Menschen, der John, die Casey, der Mike glaube eher nicht, aber dann auch die kleine Tochter von Mike, Gespräche mit dieser Jessica führen und ihr dann zum auch Surfen beibringen und am Abend dann noch ein Fest feiern, wo sie so eine Art Begegnung mit einer weißen Hawaiianerin hat und was dann ihre Perspektive für ihr Leben verändert. Das Ganze ist natürlich schon ein bisschen wild, dass das alles an einem Tag passiert und es wird auch immer so eben so erstmal so dieser generell so ein quasi esoterischer Ansatz, dass dieses Café einfach immer dann auftaucht, wenn man es gerade braucht und so weiter. Aber vielleicht mal so ein bisschen zu den Inhalten. Also Ich sage mal, für jeden, der sich ein bisschen schon vorher gefragt hat, warum bin ich eigentlich hier auf diesem Planeten und nach welchen Regeln spielen wir hier und was ist so vielleicht meine generelle Perspektive auf das Leben, der wird jetzt nicht die Hölle Erleuchtung finden in diesem Buch. Aber es sind ein paar hübsche Bilder und ein paar hübsche Ideen drin. Das eine ist, es ist halt immer vielleicht eher so die Frage, in welche Sprache sind diese Ideen gekleidet. Zum Beispiel, es geht also um das Universum und das Universum liefert dir Dinge an und es liefert dir immer mehr von den Dingen an, die du in Anführungszeichen bestellst. Und du bestellst Dinge, indem du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst. Das heißt, wenn du jeden Morgen um 5 aufstehen musst, damit du um 6:30 bei der Arbeit bist und dann 10 Stunden arbeitest und dann halbtot nach 11,5 Stunden wieder zu Hause anzukommen und irgendwie nur noch vorm Fernseher zu sitzen und dann dabei einzuschlafen und 8 Bier dazu zu trinken, dann wird dir das und das dann wird dir sozusagen das Universum immer genau das anliefern. Solange du, das heißt, also wie gesagt, das Universum, das ist die Sprache, die hier so getrieben wird, ja. Und man kann natürlich das auch anders formulieren, indem man einfach sagt, naja, wenn du was Bestimmtes tust, dann wird sich, wenn du nichts änderst, wird sich nichts ändern. Ja, könnte man einfach auch sagen. Das ist vielleicht noch nicht so total abstrakt, aber vielleicht einfach abstrakter, als der John Strelitzky das so schreiben will. So rein literarisch kann man übrigens sagen, es ist halt ziemlich nervig, dass da ständig die Perspektiven springen. Mal sind wir in John drin, dann sind wir in der Jessica drin. Also wir haben nicht wirklich, es ist nicht wirklich ein autorialer Erzähler, es ist eher so ein Konglomerat an personalen Erzählern, die uns hier geliefert werden. Also von der Erzählperspektive her so ist das Ganze eher so ein bisschen konfus. Also wie gesagt, und es hat einfach eine bestimmte Sprache, in der es Dinge ausdrückt. Diese Sprache ist oft so ein bisschen eben, ich nenne es mal eben esoterisch, das Universum liefert das irgendwie an. Aber man hätte auch einfach sagen können, naja, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts. Also anders gesagt, wenn du jeden Morgen um 5:30 aufstehst und zur Arbeit gehst und da 10 Stunden verbringst und zurückkommst, dann wird das einfach so weitergehen. Ich meine, bis die Firma pleite geht und du auf der Straße sitzt, du 56 bist, keiner dich mehr einstellt und dann bist du, bis eigentlich das Rentenalter eintritt, lebst du dann auf Hartz IV. Und ja, also das kann sich schon ändern, aber eben nichts zum Positiven. Das ist so sicher das eine. Also in anderen Büchern, die ein bisschen abstrakter sind, nennt man das eben, sei proaktiv. Also du musst sozusagen, wenn sich was ändern soll, musst du was tun und nicht einfach nur warten. Es gibt aber 2 andere Bilder, die ich eigentlich ganz schön fand, oder 3. Also das eine ist, was ist dein Spielplatz? Und da ist die Überlegung, was machst du eigentlich gerne? Ja, also eigentlich sagt er halt, ja, dein Spielplatz in deiner Kindheit. Und wenn du dir vorstellst, wie das damals war und was hast du da gerne gemacht? Und ja, dann hat sich aber herausgestellt, die Jessica schaukelt und schaukeln ist ja nun kein Job und Surfen, was sie dann lernt, auch nicht unbedingt und hat eigentlich mit Schaukeln auch nichts zu tun. Und ja, aber eben zu sagen, was ist dein Spielplatz? Da hatte ich jetzt kürzlich ein anderes schönes Video, wo es ging, darum ging, der Sinn deines Lebens in 5 Minuten. Müsste ich jetzt, weiß ich gar nicht mehr, wo ich diesen Zettel habe. Nee, den habe ich in meine Wiedervorlage, weil ich mir das nochmal angucken wollte. Also da war so die Frage, so was kannst du richtig gut oder was machst du richtig gern und mit wem arbeitest du denn zusammen und was haben die denn davon und so weiter. Also sowas in der Art, ja. Also sich natürlich zu überlegen, was man gerne tut und zu versuchen, daraus einen Job zu machen, das kann für manche wollen das und manche wollen das aber auch nicht. Die wollen das, was sie gerne machen, kostenlos machen und das, was sie arbeiten, also die wollen eben nicht leben, um zu arbeiten. Also anders gesagt, das kann man ja positiv und negativ sehen, arbeiten, um zu leben und leben, um zu arbeiten. Also wenn Arbeit heißt, Energie in irgendwas reinstecken und dafür etwas oder was Geld oder was anderes zu bekommen, das wäre dann Arbeit, ja, das könnte man so definieren, so semiphysikalisch. Und manche wollen eben, dass sie lieber für irgendwas bezahlt werden, dass sie einfach so für Geld machen und wollen was anderes, was ihnen am Herzen liegt, eben ohne diese Verbindung mit Geld machen und wie auch immer. Ja. Also diese Überlegung, was mache ich gerne und wie mache ich mehr davon, das finde ich auf jeden Fall eine gute Überlegung. Ich glaube, die haben sich die meisten von uns schon gemacht und man braucht halt einfach eine gewisse Basis, um das umsetzen zu können. Oder er würde halt sagen, mach's halt einfach. Ja. Also dieses, was ist dein Spielplatz, finde ich ganz gut. Und dann eben, dass man da eine Mauer drum gebaut hat, weil alle gesagt haben, nein, du darfst jetzt nicht auf der Straße hüpfen und dass man eben diese Mauer wieder einreißen muss, finde ich ein ganz schönes Bild, aber vielleicht auch ohne Bild kommt man da, wenn man nicht mehr 12 ist, kommt man da vielleicht drauf. Dann ein anderes Bild, was ich eigentlich ganz schön fand, war das Bild vom Nebel. Da erzählt sie halt so eine Geschichte irgendwie, dass jemand im Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt und es hat Nebel und dann, ach, wenn der Nebel nur eine Stunde weg wäre, dann würde ich den Weg sehen, wo ich lang gehen muss und dann könnte ich den gehen und dann ist der Nebel eine Stunde weg und man geht eben nicht und danach, wenn er nur ein Tag weg wäre und bla bla bla und irgendwann ist der Nebel insgesamt weg und dann stellt man fest, ich kann nicht mehr laufen. Ja. Das ist so das Bild und die Idee ist einfach zu sagen, ja, wie weit kannst du im Nebel sehen? So 3 Meter oder so, ja, okay. Und wenn du jetzt aber die 3 Meter gegangen bist, dann siehst du ja schon wieder, oder wenn du nur 1 Meter gegangen bist, siehst du ja schon wieder 1 Meter weiter. Und das heißt, du musst eben nicht den ganzen Weg sehen, sondern es reicht immer, wenn du ein Teilstück siehst und vielleicht müsste man ergänzen, wenn in deinem Kopf die Idee ist, dass du dieses Ziel auch erreichen kannst, dann wird das schon klappen. Das ist übrigens eine interessante Übereinschneidung Übereinschneidung. Ja, Übereinstimmung und Überschneidung. Übereinschneidung ist ja nicht gut. Das ist auf jeden Fall ein besseres Wort als nichtsdestotrotz Übereinschneidung. Also Übereinstimmung mit Getting Things Done, ja, wo man sagt, du brauchst eigentlich nur zu wissen, dass das Projekt, also dein Ziel erreichbar ist und dann brauchst du den nächsten Schritt und mehr musst du eigentlich erstmal nicht planen, wenn du nicht willst. Wenn du dich besser fühlst, wenn du alles planst, kannst du es machen, aber wenn dich das alles planen daran hindert, was zu tun, dann ist es nicht so gut. Also auf jeden Fall, also dieses Bild von dem Nebel und wenn man ein Stück weit geht, sieht man wieder ein Stück weiter. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und dann fand ich ein Bild noch ganz schön, nämlich das von den 100 Fernsehprogrammen und den 98 Fernsehprogrammen, wo was Tolles läuft und 2 Fernsehprogrammen, wo nichts Tolles läuft. Und dass die Leute 99% ihrer Zeit, also wenn ihr mal auf Twitter guckt, ja, es ist kaum so, dass Leute sagen, oh, ich gucke gerade einen ganz tollen Film, wir müssen die alle auch gucken, sondern die gucken alle irgendwie Dschungelcamp oder Germany's Next Topmodel und lästern darüber und sagen, hey, das ist das scheiße und alle sind die doof und so. Und das sind die 2 Fernsehprogramme, die irgendwie Schrott sind. Natürlich rein mathematisch sind wahrscheinlich eher 98 Fernsehprogramme doof und 2 toll. Aber die Leute, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, 2 Fernsehprogramme sind mies und 98 Fernsehprogramme sind toll, dann motzen die Leute die ganze Zeit über die 2 Fernsehprogramme, die nicht toll sind und verbringen damit ihre Zeit, anstatt sich über die 98 Fernsehprogramme zu freuen, die gut sind. Also anders gesagt, es gibt ja so diesen Spruch, wenn man so in meinem Alter ist, wenn du morgens aufstehst und nichts tut weh, dann bist du tot. Nein, oder besser gesagt, wenn du morgens aufstehst und das halt überhaupt kannst, ja, dann ist alles gut. Also anders gesagt, es gibt eigentlich genug Dinge im Leben, worüber man sich freuen kann. Zum Beispiel darüber, dass gerade draußen die Sonne scheint. Mal gucken, ob man die so reinlassen kann, dass sie auf mein Gesicht scheint. So. Ich setze mich mal so ein bisschen so und ja. Also ich kann mich darüber freuen, dass die Sonne scheint. Ich kann mich aber auch darüber ärgern, dass mein Schreibtisch gerade nicht ganz so aufgeräumt ist, wie ich mir vorstelle. Ja. Das heißt, ich habe immer die Wahl, auf welches Fernsehprogramm ich mich konzentriere. Und die Idee finde ich also ganz schön. Dazu braucht man aber nicht zwingend das Bild des Fernsehprogramms, dass man halt einfach sagt, naja, wenn dich was ärgert, dann kannst du jetzt entscheiden, dass es dich einfach ganz, ganz lange und ganz, ganz viel und andauernd ärgert. Oder du kannst halt entscheiden, dass du dich über was anderes freust, was dich eben nicht ärgert. Und ich glaube, in fast aller unser Leben passieren genug Dinge, die positiv sind. Dasselbe gibt es eben auch bei Getting Things Done oder diese Idee, ich weiß nicht, von wem das ist, Fokus bringt Verstärkung. Das heißt, alles, worauf ich mich fokussiere, das passt wieder mit dieser Universumsidee zusammen, alles, worauf ich Entschuldigung, alles, worauf ich mich fokussiere, das wird größer. Und alles, und dann kann ich entscheiden, worauf fokussiere ich mich. Oder wenn ich halt sage, oh, wenn ich morgens aufstehe, es hat nichts mit positives Denken, macht irgendwas Magisches mit dem Universum, damit hat es nichts zu tun, sondern dass ich, wenn ich morgens aufstehe und sage, boah, das wird ein super Tag, heute sind alle nett zu mir, dann werde ich jeden bemerken, der nett zu mir ist. Und wenn ich morgens aufstehe und sage, was wird das heute wieder für ein Scheißtag, jeder wird mich anpflaumen, dann werde ich immer die Leute bemerken, die mich anpflaumen, wird dann siehst du, schon wieder hat mich einer angepflaumt, habe ich es doch gleich gewusst. Und das ist eine ganz ähnliche Idee. Ja, es gab da noch so eine Idee beim Windsurfen, nicht beim Windsurfen, sondern beim richtigen Surfen ohne Wind, dass man halt, wenn die Welle kommt, dass man dann nicht sofort aufhören soll zu paddeln, sondern dass man dann noch 3 Paddelschläge macht und dann wirklich auf der Welle surft. Vielleicht ist es, da gibt es auch diesen anderen Spruch, geh durch offene Türen oder go through open doors. Also, dass man nicht jetzt einfach, wenn die Tür sich öffnet, also eine Gelegenheit sich bietet, nicht einfach nur ruft, hallo, ist da jemand? Sondern, dass man eben dann auch durch die Tür geht oder diesen extra, also, dass wenn was Positives passiert, dass man sozusagen diese Energie dieses Positiven durch nochmal 3-mal paddeln nochmal nutzt und da durchgeht. Das Bild wird zwar im Buch benutzt, aber es wird dann nicht angewandt, glaube ich, auf das Leben. Das fand ich, also es sind so ein paar schöne Bilder, die drin sind. Ansonsten, dann, was mich noch gestört hat, ehrlich gesagt, war, dass Teile des Buches eigentlich immer wie eine Art Werbeanzeige gewirkt haben für die anderen Bücher. Also der hat mal diese Safari erwähnt und dann hat er auch mal dieses Big Five for Life erwähnt. Also beziehungsweise erwähnt es so en passant oder auch das ganze Ding am Schluss. Also er zeigt dann so einer alten Hawaiianerin, zeigt er dann sein Buch der Erkenntnisse. Also er hat so ein Buch, immer wenn er was lernt, dann schreibt er das rein. Und dieses Buch der Erkenntnisse, oh welch Zufall, gibt es dieses Buch auch zu kaufen. Und sie sagt ihm dann, ja, ich helfe dir dann, dieses Buch zu promoten. Also das Ganze wirkt auch so manchmal so ein bisschen wie Content Marketing. Also anders gesagt, ah, ich habe jetzt hier ein Buch, aber es gibt noch 3 andere Bücher und es gibt noch ein, also das Buch, wenn man sagen könnte, der eigentliche Plot des Buches ist wie der Typ vom Reisenden, ja, der einfach nur sein Ding macht, zum Buchautor und Coach wird, weil es gibt dann auch die eine Stelle, die fand ich eigentlich auch ganz gut, wo er sich erstmal fragt, wer bin ich denn, dass ich jetzt anderen was vermittle, ja. Und dann an den Punkt kommt, wer bin ich denn, dass ich das nicht tue? Also anders gesagt, ich kann was, ich habe eine Erkenntnis gewonnen und jetzt sitze ich einfach auf dieser Erkenntnis und lasse den lieben Gott einen guten Mann sein. Und er kommt dann eben zu der Erkenntnis, eigentlich ist es meine Aufgabe, des anderen zu vermitteln. Und die letzten 2 Seiten oder 3 Seiten vom Buch sind dann auch so ja, die 2 Seiten dann, da weiß man auch gar nicht, wer ist, ja. Auf jeden Fall sind die letzten Seiten vom Buch, sind dann mehr oder weniger, eine Werbeanzeige für seine Talks und Seminare, ja. Also stellenweise hat man so das Gefühl, dass alles so ein bisschen drauf rausläuft, dass du sagst, ja, wenn du das jetzt wirklich irgendwie erfahren willst, dann musst du mir halt noch irgendwie Geld geben. Ich habe jetzt nicht geguckt, was diese Kurse kosten, aber ich vermute mal, dass die nicht bei 5,80 Euro anfangen. Ja, also eine inspirierende Reise zum eigenen Selbst. Also ich würde sagen, jeder, der ein bisschen über sein Leben nachgedacht hat, der ist schon an einem gewissen Punkt an der Stelle, wo er das Buch jetzt nicht mehr als Revolution in seinem Leben empfindet. Ich würde übrigens an der Stelle noch ein anderes Buch empfehlen von Arthur Schopenhauer, der ja so mittelbeliebt ist, je nachdem. Das Buch ist nicht besonders frauenfeindlich, insofern kann man das, glaube ich, ganz gut lesen, oder es ist mir zumindest damals nicht aufgefallen. Das heißt Aphorismen zur Lebensweisheit. Und eigentlich ist ja Arthur Schopenhauer ein Pessimist, aber dieses Aphorismen zur Lebensweisheit, das hat er geschrieben als Beitrag zu einem Wettbewerb, wo es darum ging, wie kann ich ein glückliches Leben führen? Und er sagt mehr oder weniger, ja, wenn man jetzt mal so tut, als wenn es diese gelben Bücher hier oben, das ist meine Schopenhauer-Gesamtausgabe, ja, das, was ihr hier oben seht. Aber die steht eigentlich da, weil ich sie noch nicht ganz durch habe, oder auch bei weitem noch nicht durch habe. Auf jeden Fall sagt er da halt, jetzt tun wir mal so, als wenn ich kein Pessimist wäre, legen wir mal alle anderen meiner Bücher beiseite und tun so, als könnte man ein glückliches Leben führen. Und jetzt erkläre ich euch mal, worüber man da nachdenken kann. Ja. Also auch ganz, ganz amüsant. Gibt es auch in einer Diogenes-Ausgabe und es gibt eben hier, das ist, glaube ich, ist das auch Diogenes oder was ist das? Haffmanns, von Haffmanns, das dürfte es jetzt nur noch Secondhand geben. Von Haffmanns gibt es eben diese Werkausgabe. Also das Buch würde ich durchaus auch noch empfehlen. Da ist es ein bisschen konzentrierter dargestellt. Da gibt es dann zwar immer wieder Passagen, die auf Griechisch sind und eigentlich keine Übersetzung haben. Darum sollte man da auf jeden Fall eine kommentierte Ausgabe haben, in der die griechischen Passagen dann, also es sind immer nur Sätze oder Begriffe, in der die dann übersetzt sind. Also das wär mein Tipp zum Thema Lebensweisheit und so. Ist vielleicht nicht ganz immer so praktisch, hat übrigens auch eine sehr schöne Passage gegen den Nationalstolz, warum der eigentlich ganz doof ist, drin. Ja, also wie gesagt, John Strzelecki Wiedersehen im Café am Rande der Welt. Normalerweise versuche ich jetzt immer eine Empfehlung zu geben oder keine Empfehlung zu geben. Ich würde sagen, wenn jemand sich noch gar nicht mit dem Sinn seines Lebens und solchen Dingen beschäftigt hat, sind diese Bücher vielleicht gar nicht so schlecht. Ich würde hoffen, dass sie dann eher eine Art Brücke sind zu anderen etwas, wie soll man sagen, nicht intellektuelleren, aber strukturierteren, durchdachteren, weniger esoterischen Arten. Aber sie sind vielleicht ein ganz guter Einstieg eben in die Lebensphilosophie. Wenn jemand das schon durch hat, dann wird er an diesen Texten keinen Spaß haben. Und wenn jemand eher auf literarische Qualität Wert legt, dann ist das auch nicht so ganz das. Also man hat wirklich so ein bisschen das Gefühl, das ist so in 14 Tagen mal schnell runtergeschrieben. Ja, das reißt nicht so mit. Also das war mein Ding jetzt. Oh, ich sehe, ich habe zwei Live-Zuschauer. Das ist ja unglaublich. Hab ich sonst nicht. Wollen die sich mal im Chat melden? Haben die Bücher gelesen? Finde ich gerade meine Maus nicht wieder, sodass ich hier den Chat anschmeißen könnte. Ich glaube, ihr habt gar keinen Zugang zu dem Chat, ne? Nee, ihr habt gar nicht unbedingt Zugang zu dem Chat. Das heißt, muss ich gerade mal schauen, ob ich euch. Sag, wieso tut jetzt diese Maus nicht? Und ich muss mal die andere Maus suchen. Irgendwie ist meine zweite Maus abgängig. Die hat sich unerlaubt entfernt. Komisch. Naja, gut. Lass ich gucken, ob ich euch bei YouTube irgendwie sehe. So. Ich will aber gucken, dass ich kein Feedback-Schleife kriege. Eigentlich müsste da ein Chat sein. Ja, genau. Also, wenn jemand noch was fragen will, gerne. Also, im YouTube-Fenster müsste für euch ein Chat rechts eingeblendet sein. Ich tippe da mal was hin. Dann seht ihr den vielleicht. Also, bei mir ist es rechts neben dem Fenster. Wenn ihr also eine Frage habt, so. Ah, super. Und Tastatur tut auch nicht. So. Jetzt konnte ich dann hier hinschreiben. Ah, jetzt tut meine Maus auch wieder. Ist das so wieder weg? Sehr strange. Gut. Also, wenn es was zu fragen gibt, dann gerne. Und sonst, oh, einen Daumen nach oben habe ich auch schon. Supi. Also, wie gesagt, und schon drei Zuschauer. Also, wie auch immer, ihr werdet diesen Eintrag finden, einerseits als Video bei blogliteraturwelt.de und als Video und Podcast-Feed bei ogok.de. Ich werde also auch in nächster Zeit verstärkt podcasten bei blogliteraturwelt.de, wird sofort erscheinen, bei ogok.de wahrscheinlich am nächsten Freitag, weil ich versuche immer freitags den Podcast-Feed zu füttern. Lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Ich freue mich, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr bei YouTube abonniert habt, auch noch das Glöckchen drückt, dann kriegt ihr immer mit, wenn ihr wenn live was ist. Und dann könnt ihr zum Beispiel im Chat auch, ich bin jetzt gar nicht gewöhnt, dass irgendwie Leute hier live sich zuschalten. Vielleicht ist die Uhrzeit ganz gut. Tschüss, bye bye und danke.